Deshalb, beim Durchbohren des Archetypus, ihn auflösend, kann der eingeweihte Krieger, der Vira, jene gewaltige Energie ohne Gesicht erreichen, die sich hinter den täuschenden archetypischen Formen befindet. Er bemächtigt sich ihrer, während er ihnen gleichzeitig sein Gesicht gibt und das seiner Armada. Was man erreicht, wird für uns heute unbeschreiblich sein. So etwas wie jenes uralte Wesen, das jenseits des Ich oder des Ichs ist. Das, was man früher oder später ist, nachdem man Ich war. Und das jetzt wiederkehrt, das man zurückerobert, tief personalisiert, individualisiert, dank diesem Kampf des Amor und des Hasses, Phobos gleich Angst mit dem eigenen Schatten. Es ist Nuss, das selbst Nietzsches und Jungs. So wird es noch möglich, dass der Niedergang und dass das, was wir Fall nennen, nicht mehr war als eine heldenmütige Tat, ein furchtbares und von einigen Divyas gebilligtes Risiko, um die Individuation, die absolute Personalität zu erreichen und mehr zu sein als die Götter. Und um die Dunkelheit des Schöpfers erleuchten zu können. Wie Jung mir in seinem außerordentlichen Brief schrieb, wir werden dem Schöpfer Bewusstsein geben. Dem Willen zur Macht, jenem, das wartend wie am Rande einer Quelle zurückblieb. Wir werden ihm ein Gesicht, zwei Gesichter gegeben haben, das Wiedergewonnene, Wiederauferstandene von El-Ella und Ella-El. So sind wir jenseits des Archetypus getreten, in Richtung einer nicht erträumten Welt, nicht einmal von den größten Pilgern der Sehnsucht. Und obwohl alles völlig gleich scheint, wird es sein, als ob es nicht so wäre, wird es so sein, als ob es nicht so wäre. So endet mein Buch »Die Besuche der Königin von Saba«, geschrieben vor so vielen Jahren, doch gültig für die Ewigkeit. Jung hatte gesagt, wenn jemand an irgendeinem Ort dieser Welt und der anderen sich auf eine endgültige und treffende Weise dem Archetypus gegenüberstellt, wird dies universale Gültigkeit haben. Weil der Archetypus einer und unteilbar ist. In irgendeinem Augenblick des Lebens besteht die Möglichkeit und sogar die Zeit, in einem Yuga, Manvantara oder Kalpa auszutreten, sich individuisierend, alles hängt von dem Weg ab, den der Erwählte, der Vira, zurücklegt, um dies zu erreichen. Er muss es tun, ja mit den Waffen in der Hand und vor allem mit dem Gedanken an seine Geliebte, seine Walküre, im Sinn und im Herzen, wie Parzival es seinem Kameraden Gawan geraten hatte. Die Vulkane werden erlöschen, die Katastrophe wird vermieden, denn die Erde selbst wird sich vergeistigen, ihre Materie wird sich verändern, die astrale Erde wird wieder auferstehen, synchronistisch mit dem Sieg des Vira. Am wahrscheinlichsten ist, dass dies sich an der Grenze selbst der sichtbaren Katastrophe ereignet, wenn die materielle Erde durch die jüdischen Mikroben der Zerstörung aufgelöst wird. Der physische Tod der Erde wird einem neuen Leben entsprechen, dem Übergang in einen neuen Zustand der Materie, einer anderen Ebene des geistigen Bewusstseins. Das Ende der Involution des Kali-Yuga, zusammen mit der Explosion eines Nova-Sternes. Auch die Erde wird sich verwandelt haben, wird ausgetreten sein. Und beide, die Erde und der Divya, werden eins und rund sein, die siebente Sonne. Vergöttlichung. Es ist schwer zu glauben, dass der Mann und die Frau solch großen Sieg erlangen können, ohne eine Hilfe in diesem furchtbaren Geschehen. An irgendeinem Punkt des Dramas wird eine andere Kraft, von einem anderen Universum kommend, von einem Jenseits der Sterne, wie Goebbels sagte, Beethoven zitierend, ihnen zu Hilfe eilen. Einzig dieses dritte Feuer wird es möglich machen, dass die gefangenen arischen Mann und Frau, bis dahin exilierte, unbewusste Viras, dazu bestimmt, vom Mond verschlungen zu werden oder von einem Golem-Archetypen, solch große Spannungen widerstehen und überwinden können. Das Feuer wird angefacht, sich im Chakra Manipura konzentrierend. Doch nur im Blut werden sie jenes Feuer empfangen können, jene Macht, jenen Willen oder Sehnsucht, jene Liebe ohne Liebe, kalt und brennend, die sie dahin führt, alle Prüfungen zu bestehen. Nur im gereinigten Blut durch einen magischen Prozess, wiederentdeckt in Wewelsburg, in dem dort erweckten Gedächtnis durch die hyperboreische Wissenschaft des Erinnerns ohne zu erinnern. Zuerst auf eine mythische, symbolische Weise die eigene Geburt, wie bei der Einweihung des Manutara, beschrieben in meinem Buch Nuss, danach die Erinnerung der Vorfahren der Sippe, des Hauses der Familie erweckend, sich in der ewigen Wiederkehr wiederholend, wie in El Ella, Buch der magischen Liebe, so dass die Note des Geschlechtes wieder erklingt, die verlorene Stimmgabel wiedergefunden wird. Sich erinnernd, dass dieses alles bereits vorher geschehen ist, das schon einmal war und wieder geschehen wird, doch mit Bewusstsein, in einem Kampf Mann gegen Mann mit dem Archetypen des großen Vorfahren bis zur Durchschlagung seiner Ketten mit einem einzigen Schlag des Schwertes Excalibur. So wird die Hilfe im Gedächtnis des gereinigten Blutes gefunden werden durch die Alchemie des Amor. Und im höchsten Augenblick wird dort die Erinnerung an die ewige Geliebte, an die Walküre erscheinen. Genauso wie Kont Viramus für Parzival und Aluine für Arbaris, wird Ella es sein, die in El kämpft und ihn rettet, ihm in diesem Turnier zum Siege und jenseits des Archetypen zu treten verhilft, wie durch einen enormen Schatten, der ausbricht und sich auflöst, wie in Drei Nächte des Eises aus meinen Büchern Die Schlange im Paradies und Weder über See noch über Land. Es ist nur erforderlich, dass er an sie glaubt, dass er niemals sein Vertrauen verliert, dass er treu bis zum Ende bleibt, denn wenn er es so hält, wird nur das Glück mit ihnen sein, weil der Leitspruch des gereinigten arischen Blutes Blut und Ehre ist. Und meine Ehre heißt Treue. Für den Eingeweihten des esoterischen Hitlerismus gilt dieses Gesetz Treue und Ehre gegenüber dem Führer Adolf Hitler in diesem und jenseits dieses Lebens. Sein Beispiel anzunehmen und ihm zu folgen und nur daran zu glauben, was er gesagt hat. Niemals an etwas glauben, das er nicht gesagt hat. In Verbindung mit der Geliebten gegenüber ihrem Erscheinen, wie durch einen Schicksalsschlag voller Bedeutung, fordert der Held der königlichen Kunst des Amor freiwillig die Besessenheit von dem Archetypen des Anima heraus, mittels der alten Wissenschaft von Hyperborea, und erreicht auf irgendeine Weise, sich von dieser Besessenheit zu befreien, mit Hilfe seiner odinschen Walküre und mit den Gedanken an sie in seinem Sinn und seinem Herzen. Und mit der Rune, die sie ihm übergibt. Aus jener Kreuzung einer so furchtbaren Energie durch sein Wesen, das seine Existenz entzündet und verwandelt, wird der Vira Incinta schwanger werden und dem Sohn des Menschen, demjenigen der Wiederauferstehung und der Unsterblichkeit, das Leben schenken. Er und seine Armada werden vergöttlicht sein wie Parzival und Kont Viramus. Heil, Sieg, Heil!